Lennart. Hat er beide. Gehört auch. Hat er Fächer? Aber du musst ja auch gehen. Warum musst du so viel Arbeit mit dem Sparen in vorne Richtung? Hier das nur, ob die Tonlage gut ist, beziehungsweise ob auch Lautstärke richtig ist. Ich glaube nicht, dass die Fächer sind. Heutzutage verbindet ein mit hohen Pappeln bepflanzter Damm das Eiland mit dem Festland. Folgen Sie uns dahin. Noch stehen die alten Klosterkirchen und im Chor des Münsters erklingt heute noch von der andächtigen Gemeinde gesungen das Alma Redemptoris Mater, welches einst auf der Reichenau im 11. Jahrhundert von Hermanus von Tractus geschrieben wurde. Wie an hohen Festtagen hat auch heute Münsterpfarrer Hörner Reichenaus Jugend um sich versammelt. Aus frischen Kinderkehlen ertönt doch jetzt das uralte Lied. Wahrscheinlichkeit wird auch das noch bekanntere Salve Regina Hermann dem Lahmen zugeschrieben. Jedenfalls stammt diese Antiphon auch aus dem 11. Jahrhundert. Sie hören sie jetzt auch aus dem Münster Enkel Reichenau auf.